Die Werwölfe. Harm blieb für das Erste im Bruche. Er hatte allen möglichen landfahrenden Leuten, soweit es nicht Raub- und Mordgesindel war, von der vielen Beute, die er gemacht hatte, manchen Taler zukommen lassen, damit sie bei Drewes in Engensen oder anderswo Nachricht hinterlassen sollten, wo er das Heilige Kreuz und den Säugling antreffen konnte, denn er hatte gesagt, er hätte ein Geschäft mit ihnen vor. Er besprach sich nun mit Uhlenvater über das Leben, das die Ödringer auf dem Perhopsberge führten. »Das Schlimmste ist«, sagte er, »sie lauern darauf, dass der Krieg aufhören soll, und so lange behelfen sie sich mit Hungern und Nichtstun. Das ist verkehrt. Wir müssen so tun, als ob wir ewig und 3 Tage hier bleiben wollen. Mit Reden richtet man aber nichts aus, und deshalb wollen wir beide uns ein regelrechtes Haus bauen und soweit es geht auch Land unter dem Pflug nehmen. Du sollst sehen, einer nach dem anderen tritt dann in unsere Stapfen.« Der Alte nickte. »Da hast du völlig recht. Das habe ich mir auch schon gesagt, denn wenn ich auch heute oder morgen sterben kann, sündhaft ist es darum, doch die Hände in den Schoß zu legen und unseren Herrgott den Tag abstehlen. Und diese Örtlichkeit ist gar nicht so uneben. Selbst in Regenjahren kommt das Wasser hier nicht her und der Boden ist gut. Und wenn später ein Durchstich nach der Wietze gemacht wird und der Busch wegkommt, dann sollst du mal sehen, was hier nicht alles wächst.« Es gab einen großen Aufstand auf dem Berge, als es hieß, der Wulfsbauer und Uhlenvater bauen sich ein festes Haus. Es waren aber kaum die Ständer eingesetzt, da fing schon ein anderer an, es ihnen nachzutun, und es war schön anzusehen, wie gerade mit einem Male wieder die Männer gingen, welche blanke Augen die Frauen bekamen, und wie auch die Kinder sich herausmachten, denn nun hatten sie doch wieder an etwas anderes zu denken als an ihr Unglück. Der Wulfsbauer sparte nicht. Er hatte Geld genug, und so holte er Zimmerleute und Tischler aus den Nachbardörfern heran, und als das Haus fertig war und weder die Pferdeköpfe an den Windbrettern noch der Spruch über der großen Türe fehlte, da sagten alle, es ist wirklich ein schönes Haus, alles was recht ist, wenn es auch halb so groß ist und nicht so bunt wie das alte Haus. Der Spruch aber, den Harm in den Torbalken hatte einhauen lassen, hieß, »Helf dir selber, so helft dir unser Herregott.« Das gefiel manch einem erst nicht recht. Aber als dann der Wulfbauer seine Hausrichte gab, wurden sie anderer Meinung. Alles war eingeladen, was im Bruche wohnte, und noch allerlei Freundschaft aus der Heide. Wulf hatte reichlich für Essen und Trinken gesorgt und auch für Musik, aber er hatte auch sagen lassen, jedweder solle sich so fein machen wie sonst zum Burgdorfer Martinsmarkt. So sah es bunt und lustig vor dem Hause aus, von roten Kleidern und weißen und blauen Röcken, und alle Gesichter waren voller Freude. Es war einer von den Tagen, an dem Sonne und Regen hintereinander her sind, wo aber die Sonne die meisten Trümpfe vorweisen kann. Ein frischer Wind ging, dass das Laub in den jungen Eichen rauschte und die Fuhren und Tannen nur so brummten und die Kränze aus Hülsen und die langen Ketten aus Tannenhecke hin und her flogen, die weißen Bänder daran wehten und die bunten Eierschalen klingelten und klapperten, dass die Kinder vor Vergnügen nicht wussten, wo sie sich bergen sollten. Als alle da waren, kam Uhlenvater aus der großen Türe, hinter ihm der Bauer. Er hatte sich seinen Bart abgenommen und trug den blauen, rot ausgeschlagenen Rock mit den blanken Talerknöpfen. Die großen Kinder stellten sich zusammen, Fiedel Fritze aus Mellendorf gab den Ton an und hell klang das Lied »Großer Gott, wir loben dich«. Alle Männer nahmen die Hüte ab und sangen mit, und die Frauen auch, und da war nicht einer, dem das Wasser nicht in die Augen kam. Dann stellte sich Uhlenvater vorne hin und sprach, »Alle, die wir hier versammelt sind, Mannsleute und Frauen, Knecht, Magd und Kind, Boshaftigkeit und Niedertracht haben uns von Haus und Hof gebracht, also schwer uns das Unglück schlug, dass wir all hier im wilden Bruch wie die Wölfe uns müssen verstecken, dass uns die Mordbrenner nicht entdecken. Anfang haben wir zumeist verzagt, haben gegreint und geklagt, dachten, ach, wären wir besser tot, als so zu leben in Ängsten und Not. Haben uns aber noch besonnen und dies Haus zu bauen begonnen, haben es glücklich emporgebracht, weil uns schützte des Herrn Macht. Alle, die dastanden, sahen den alten Mann, dessen Augen so fröhlich und doch so absonderlich aussahen, groß an, und die Kinder standen mit offenen Mäulern da und wussten nicht, was sie zu Uhlenvater sagen sollten. Das war ja gerade als wie in der Kirche. Aber nun holte er tief Luft, machte ein anderes Gesicht und fuhr fort. Und weil das Haus nun fertig steht und nichts dran fehlt, so wie ihr seht, so wollen wir nach altem Brauch den Tag beschließen, in Freuden auch, essen, was uns der Herr beschert, und mit Verstand, wie es sich gehört, hinternach auch lustig sein bei einem Glas Bier oder Branntewein. Und nun, liebe Freunde, tretet ein. War das ein Leben und Lachen! Die Altmutter Horstmann, die noch keiner wieder hatte lachen sehen, seitdem sie aus dem alten Dorfe hatten heraus müssen, knickerte in einem fort vor sich hin und brummte: »Nee, dieser Uhlenvater aber auch, was der für Knepe im Koppe hat!« Und Klaus Henke, der größte Drögmichel von allen, lachte helle Wege weg. Eine so lustige Hausrichte hatte es sogar oben im Dorfe noch nicht gegeben. Und wenn auch kein Tropfen Honigbier und kein Glas Wein auf dem Tische gewesen wäre, es wäre doch toll genug hergegangen. Schon beim Essen waren alle mächtig aufgekratzt und als der Tanz losging erst recht. Und wilder und höher waren die roten Röcke noch keine Mal geflogen und das, was darin war, als auf des Wulfsbauern Hausrichte. Aber er hatte auch an alles gedacht. Dünnbier war da und Met und zwei Fässer Mumme und ein Tabak, wie ihn noch keiner geraucht hatte. Und das war auch kein Wunder, denn den hatten Drewes und seine Heidgänger vor einiger Zeit einer Kolonne abgenommen und 12 Fässer spanischen Wein dazu, der so süß wie Honig war. Und davon bekamen die ganzen alten Männer und Frauen jeder ein oder zwei Glas zur Herzstärkung. »Ich bin nun all im 90. Jahre oder so herum«, sagte der alte Hausmann vom Bollenhofer, »aber so gut ist es mir noch keinen Tag in meinem Leben nicht gegangen.« Und dabei nickte er ganz glücklich seinen Urenkeln zu, die alle Backen voll von dem süßen Rosinenbrote hatten, das für die liederlichen Weibsbilder bestimmt war, die die waldsteinschen Offiziere mit sich herumschleppten. Sogar Drewes sah anders aus als die Zeit vorher. Er stand zwischen seinen beiden Töchtern, dem großen, breiten Lieschen, die mit ihrem Manne den Hof bewirtschaftete, und dem schlanken Wieschen, die kein Auge von dem Wulfsbauern ließ und nicht mittanzen wollte, weil sie, wie sie sagte, nicht gut zu Wege war. Aber dabei sah sie aus wie eine Rose im Morgentau und hatte Augen so blau wie der liebe Himmel, und wenn sie lachte, so war das, als wenn die Märzendrossel anzuschlagen fangen will. »Nee, Wulfsbauer«, sagte sie, als der sie fragte, warum sie nicht auch tanzte, »nee, danach ist mir heute nicht ums Herz. Ich kann mich gar nicht satt genug sehen, wie lustig die Ödringer sind nach alledem, was sie ausgestanden haben. Hör bloß, was sie singen. Damit hast du dir einen Gotteslohn verdient.« Bis 10 dauerte der Tanz, aber er hielt noch lange vor. Und von da ab hörte man die Männer wieder flöten und die Mädchen sangen bei der Arbeit, und wenn es auch Arbeit für Mannsleute war, die sie tun mussten. Denn Wulf hatte es den Leuten klar gemacht, dass es nun ernstens nötig wäre, die Burg so zu befestigen, dass 300 Mann nicht sie erstürmen konnten, und dass das, was im Herbst vergessen war, jetzt gemacht werden musste. So wurde der Burggrafen tiefer und der Wall höher gemacht, und sowohl die Grabensohle wie die Wallwand wurden dicht an dicht mit langen spitzen Pfählen besetzt, dass kaum eine Katze, geschweige denn ein Mensch, durch konnte. Zudem wurde rings um den Wall ein Verhau aus Dornbüschen gemacht, so hoch und so dicht, dass selbst der Teufel und seine Großmutter nicht darüber konnten. Rund um die Burg waren an allen Zuwegen Wolfsangeln in die Bäume geschnitten, und es bedeutete: »Wahr dich, denn vor dir ist ein Loch, und wenn du da hineinfällst, bist du des Todes.« Dazu kam noch, dass die beiden Fahrwege jeder 4-mal mit Schlagbäumen versperrt werden konnten. Alles das hatte Wulf bei seinen Streiffahrten hier und da gesehen und sich eine Lehre daraus genommen, und zur größeren Sicherheit hatte er an 4 Stellen auf dem Sandberge im Bruche Auskicke in den Kronen der Wahrbäume machen lassen, in denen den Tag über Jungens als Wachposten saßen, die Hörner bei sich hatten und bliesen, wenn die Luft unrein wurde. Es dauerte nicht lange, und alles, was kein reines Hemd anhatte, machte einen Bogen um den Bruch, denn es hatte sich herumgesprochen, dass es da nicht geheuer war. Ab und zu sah man Männer mit schwarzen Gesichtern in dem Busche, und an mehreren Stellen waren zwei Fuhrenbäume kahl gemacht und ein dritter darüber genagelt, und zu allermeist hing ein Mann mit seinem Halse daran oder zwei oder drei, und kein Mensch wusste, wer es war und wer sie gerichtet hatte, ausgenommen die Bauern in der Runde, und wenn der Wind die Galgenfrüchte hin und her wehte, lachten sie und sagten, die Bruchglocken läuten heute aber fein. Dieweil der Winter milde war, konnten allerlei Arbeiten getan werden. Die Bauern rodeten den Busch auf dem Peerhofsberge, teilten das Land ein und verlosten es, zogen Gräben und Wälle um die Weidekoppeln, holten die großen Steine aus der Heide und brachen den Ort im Bruche, damit sie Grundmauern und feste Wände machen konnten.